ich spüre so stark wirklich diese Sehnsucht von Jesus und diesen Ruf an jeden Einzelnen von uns heute Abend hier und auch wenn du über Livestream zuschaust. Komm tiefer hinein in meine Herrlichkeit. Lass dich tiefer einhüllen. Lass dich noch tiefer übernehmen. Gib dich einfach vollständig mir hin. Überlass dich selbst meiner Herrlichkeit. Oh, das sind Räume hinter den Räumen, tiefer. Weißt du, du musst manchmal mutig sein. Es ist wie wenn du in einen unbekannten, unterirdischen Gang hineingehst und du gehst durch die nächste Tür durch und du weißt nicht, was hinter der Tür ist, aber du gehst einfach im Vertrauen und auch mit einer gewissen Neugier. Und du sagst, ja, ich gehe tiefer, möchte mehr sehen, ich möchte mehr von ihm erleben, ich möchte mehr entdecken. Und es ist eine Glaubenssache. Es ist ein Loslassen von deiner eigenen Sicherheit. Es ist ein Loslassen von dir selbst. Aber in dem Maß, wie du loslässt von dir selbst, in dem Maß kann er übernehmen. Und kann er dich leiten in die tieferen Orte seiner Herrlichkeit. Oh, wo du alles andere vergisst, wo du alles andere hinter dir lässt. Also jetzt ist nicht die Zeit mehr, irgendetwas im Natürlichen wahrzunehmen, sondern er ruft dich wirklich in diese Wahrnehmung, in seine Herrlichkeit. Er ruft dich hinein, ihn wahrzunehmen, dich völlig auf ihn auszurichten. Schau weg von allem Natürlichen, schau jetzt nicht um dich herum, schau nicht, was irgendjemand macht, sondern er sagt, geh einfach tiefer, geh tiefer hinein. Lass dich tiefer übernehmen von mir. Yes. Tiefer hineingehen, gerade jetzt, wie die Herrlichkeit Gottes auf dich fällt, wirklich in einer neuen Dimension, wie die Herrlichkeit Gottes auf dich kommt, in einer neuen Manifestation, wie die Herrlichkeit Gottes dich in einer neuen Art und Weise einhüllt, gerade jetzt, während du tiefer gehst. Halleluja. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Und ich sehe, jemand ist hier im Raum und du bist hierher gekommen, aber du hast dich buchstäblich losgerissen von all den Schwierigkeiten, die um dich herum waren. Und beinahe wärst du nicht hierher gekommen, einfach wegen all dem, was los war um dich herum. Aber du hast dich losgerissen, weil du einfach in deinem Herzen gespürt hast, Gott möchte mir begegnen an diesem Wochenende. Und du bist trotz all dem gekommen. Und gerade jetzt ist es noch so, wie wenn es einfach noch im Hintergrund wäre bei dir. Aber Gott möchte gerade jetzt wirklich da dir begegnen und er möchte dich übernehmen. Und er ehrt dein Glauben und er ehrt deine Entschiedenheit. Wenn dich das betrifft, komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Gott möchte einfach dich wirklich berühren in einer besonderen Art und Weise. Ich möchte die Hand auflegen, wenn dich das betrifft. Komm her, komm her, komm her. Du, ja. Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Gerade jetzt danke ich dir, Herr, dass du sie berührst, Herr. Danke, Heiliger Geist. Oh, Und ich sehe gerade jetzt, wie er wirklich all das abschneidet um dich herum, was dich noch einfach bindet an das, was um dich herum los war. Gerade jetzt. Es ist wie wenn er dich in eine andere Dimension reinnimmt und es ist abgeschnitten, was um dich herum einfach dich bewegt hat und was dir Not gemacht hat. Es wird abgeschnitten durch die Kraft des Blutes Jesu Christi und er hebt dich in eine andere Dimension und er hüllt dich ein. Er hüllt dich ein mit seiner Herrlichkeit gerade jetzt. Und er sagt dir, meine Tochter, ich liebe dich. Und ich habe jede einzelne der Nöte gesehen. Jede einzelne der Nöte. Und weißt du, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und jede einzelne deiner Nöte ist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und ich kümmere mich um jede einzelne auf meine übernatürliche, allmächtige Art und Weise. Halleluja. Oh, füllt sie, Heiliger Geist. Füllt sie, Heiliger Geist. Füllt sie, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Füllt sie mit deiner Liebe, Herr. Halleluja. Danke, Vater, dass das Leben, in das sie von diesem Wochenende zurückkehren wird, nicht mehr das gleiche sein wird, wie das Leben, aus dem sie gekommen ist, Herr. Danke, Jesus, dass hier Veränderung passiert. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Herr. Freiheit kommt. Freiheit kommt. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Halleluja. Auch für jeden Einzelnen hier im Raum und auch über Livestream. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, nimm sie weg mit dir, gerade jetzt. Oh, nimm sie weg mit dir. Oh, ja. Halleluja, nimm sie weg mit dir, gerade jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, yes, Lord. Jesus, Jesus, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Und du erkennst es mehr und mehr, mehr und mehr, mehr und mehr. Oh, mehr und mehr, mehr und mehr. Es wird mehr und mehr, es wird mehr und mehr klar. Halleluja. Neues, was er wirkt. Neues, Neues, Neues. Und er sagt, erlaubst du mir noch einmal wirklich deine ganze Kategorien, deine ganze Struktur und alles, was du angeordnet hast, auch was ich vielleicht in deinem Leben in der Vergangenheit angeordnet habe, bist du bereit, es noch einmal ganz neu konfigurieren zu lassen? Bist du bereit, dich noch einmal ganz neu konfigurieren zu lassen von mir, sagt der Herr. Halleluja, weil ich wirke Neues. Ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Und du wirst es erkennen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Oh, oh, lasst uns ihn loben und preisen. Da ist Freisetzung heute Abend. Und ich sehe gerade jetzt im Geist, du musst ganz schnell nach vorne kommen, wenn das betrifft, weil ich sehe gerade jetzt im Geist, dass wirklich jemand, du hast Probleme mit den Gelenken, Fibromyalgie, verschiedenen Gelenken, Schmerzen. Und ich sehe wirklich, wie das Feuer Gottes durch deinen Körper durchgeht. Gerade jetzt, wenn du jetzt einfach ganz schnell nach vorne kommst, ich glaube, dass der Heilige Geist dich berührt. Das bist du auch. Okay, streck deine Hände aus, streck deine Hände aus, streck deine Hände aus. Oh, fire, fire, Jesus. Halleluja, halleluja. Thank you, Jesus. Oh, oh, oh, oh, jemand hier ist und du hast Probleme mit deinen Füßen und du kannst nicht springen. Du bist schon lange nicht mehr gesprungen, einfach weil du Schmerzen hast und Probleme hast in deinen Füßen. Und Gott hat mir ein Wort gegeben und das heißt, er macht deine Füße den Hirschen gleich. Er macht deine Füße den Hirschen gleich. Und das ist für eine Person speziell körperlich, aber ich glaube, das ist auch für eine ganze Reihe von Personen hier geistlich ist. Ja. Da, wo du wie niedergedrückt warst, wo du nicht richtig dich mehr freuen konntest im Herrn, wo du nicht mehr springen konntest im Geist, ja, da möchte er deine Füße den Hirschen gleich machen. Halleluja. Wer ist die Person, die das körperlich betrifft? Wer ist die Person, die das körperlich betrifft? Du konntest nicht mehr springen. Ja, komm her, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Stell dich hier her. Halleluja. Stell dich hier vorne her. Halleluja. Halleluja, stell dich hierher. Okay, wie lang bist du nicht mehr gesprungen? Viele Jahre. Okay, und du hast Schmerzen in den Füßen? Du kannst es nicht bewegen. Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Er macht deine Füße den Hirschen gleich. Jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Streckt alle eure Hände aus zum Herrn. Er macht unsere Füße den Hirschen gleich. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, da ist die Kraft Gottes, in Jesu Namen, in Jesu Namen, Feuer in deine Füße, Feuer in deine Füße, im Natürlichen wie im Geist, Feuer in deine Füße, und ihr werdet umher springen wie die Maske, was sagt der Heilige Geist? Oh, Jesus. Oh, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf und ich mache dich zu einem Zeichen und zu einem Wunder, sagt der Herr, in Jesu Namen. Woohoo! Dinge. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, lass uns mal wirklich im Geist. Lass uns mal springen. Oh, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Nicht mehr so gesprungen. Ach, viele Jahre schon. Viele Jahre schon. Ja. Halleluja, heute bist du wieder gesprungen. Ja, Halleluja. Amen. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich sag dir was, er hat dich zu einem Zeichen und zu einem Wunder gemacht. Für viele. Weil das, was du im Natürlichen erlebt hast heute Abend, dass er deine Füße den Hirschen gleich gemacht hat, das haben viele gerade jetzt im Geist empfangen. Amen. Halleluja. Komm, lass uns nochmal zusammen springen. Yes. Unsere Füße den Hirschen gleich. Halleluja. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, während du zum Platz gehst, er macht deine Füße den Hirschen gleich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Amen. Jetzt nicht. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Wow, wow, wow. Halleluja. Wow. Seid ihr nicht happy, in der Gegenwart Gottes zu sein? So gut. Halleluja. Und seid ihr nicht happy, dass jemand so Wunderbares wie Catherine und Tom Ruanala heute Abend in unserer Mitte sind? Seid ihr happy? Von Australien, von der anderen Seite des Globus, hier rüber zu uns nach Deutschland. Ist das nicht der Hammer? Halleluja, ich bin so begeistert. Wir hatten die beiden letztes Jahr schon hier, allerdings nur für einen Gottesdienst, mehr ging damals nicht. Aber wir freuen uns umso mehr, weil es war schon so stark und Catherine trägt so einen gewaltigen Mantel der Herrlichkeit und der Wunder und der Power Gottes. Und wir wollen an diesem Wochenende so richtig ziehen und wir wollen sehen, was passiert, wenn einfach dieser gewaltige Mantel von Catherine zusammenkommt mit dem, was Gott auf Glory Life gelegt hat und wie das sich multipliziert. Und also einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Amen. Halleluja. Das heißt, du kannst wirklich erwarten an diesem Wochenende, dass etwas Besonderes passiert. Amen. Dass etwas Neues passiert, dass Gott dich in eine ganz neue Dimension katapultiert. Bist du bereit dafür? Halleluja. Preis den Herrn. Dann lass uns einfach Catherine Juanala willkommen heißen in unserer Mitte. Wir freuen uns so sehr, dass sie da ist. Josa übersetzt sie. Halleluja. Warmly welcome. So wonderful. Halleluja! Halleluja! Hello friends! Hallo Freunde! Let me look at you! Lass mich euch anschauen! It's so wonderful to be here with you. Es ist so wunderschön, hier mit euch zu sein. It was such a joy to be in the worship together. Es war so eine Freude, hier zusammen im Lobpreis zu sein. And hello to everybody that's watching online as well. Und auch hallo zu allen, die online zuschauen. It's a true and deep joy. Es ist wirklich eine tiefe Freude, to be at Glory Life. Hier bei Glory Life zu sein. We come to you from Glory City Church. Wir kommen zu euch aus der Glory City Church. To find our brothers and sisters here in the glory. Und besuchen unsere Brüder und Schwestern hier in der Herrlichkeit. We also have some friends who also ministers in Australia, Lars and Mandy Fitt. If you want to stand up, they're visiting too. Lars und Mandy, die auch mit uns in Australien. Geben wir ein Hallo. And of course my husband, who is my a gift. We've been married 33 years now. Und mein Ehemann, der einfach ein Geschenk für mich ist. Wir sind jetzt seit 33 Jahren verheiratet. Yeah, I love to watch you worship. Und ich liebe es, euch beim Lobpreis zuzuschauen. Oh, and Irina, when you sing. Und Irina, wenn du singst. You sing to him. Du singst zu ihm. And that's what all the difference is. Und das macht den ganzen Unterschied. And I watched the glory come on your faces. Und ich habe gesehen, wie die Herrlichkeit auf dein Gesicht gekommen ist. It's just beautiful. Das ist einfach wunderschön. I was watching you. Ich habe dich gesehen. Yes, you. Ja, dich. And I was watching you worship. Und ich habe dir beim Lobpreis zugeschaut. And your eyes were sparkling. Und deine Augen haben gefunkelt. Because you look at him. Weil du auf ihn schaust. And so, Father, I thank you for your hand on this precious one. Und Vater, ich danke für deine Hand auf ihr. Oh, I just felt the pleasure of God over you. Ich habe einfach den Wohlgefallen Gottes über dich gespürt. From the moment I walked in, I just kept wanting to look at you because I could feel the pleasure of God on your life. Schon als ich reingegangen bin, konnte ich gar nicht von dir weggucken, weil ich einfach den Wohlgefallen auf dir gesehen habe. He makes his face shine on you. Er macht sein Angesicht, lässt er scheinen über dir. And the glory of the Lord is risen upon you. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. And the Lord says there's an anointing upon your life to heal the sick. Und der Herr sagt, da ist eine Salbung auf deinem Leben, die Kranken zu heilen. And you lay hands on the sick and they shall recover. Und den Kranken die Hände aufzulegen und sie werden gesund werden. And the Lord says for your former shame, pain and disgrace. Und der Herr sagt, für deine frühere Scham und einfach ja all das, was da war, I'm bringing double recompense. Bekommst du die doppelte Wiederherstellung. Supernatural favor. Übernatürliche Gunst. And the enemy meant to crush you. Wo der Feind dich zerstören wollte. But the Lord is going to bless many through you. Und wird der Herr dich umso mehr segnen. And what the enemy meant for evil. Und was der Feind zum Bösen dachte. God is going to work for your good and for the good of many. Wird Gott zu deinem Guten und zum Guten vieler anderer wirken. I thank you for this one, a trophy of your grace. Ich danke dir für diese, die eine Trophäe deiner Gnade. Father, that your hand is upon. Herr, dass deine Hand auf ihr ist. I see too that there's a prophetic grace on your life. Ich sehe auch, dass deine prophetische Gnade auf deinem Leben ist. You look to see. Du schaust, um zu sehen. You look with an expectation to see. Du schaust mit einer Erwartung zu sehen. And the Lord will show you great and mighty things that you knew not. Und der Herr wird dir große und mächtige Dinge zeigen, die du nicht kanntest. So Father, right now I release a blessing upon her. Herr, also setze ich jetzt diesen Segen über dich frei. I release a fresh fire and a fresh impartation. Ich setze ein frisches Feuer und eine frische Zuteilung frei. That you would overflow with all of your fullness. Dass du mit all deiner Fülle überfließt. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim Shaddai Jireh Adonai shall manifest himself. Manifestiere dich. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai shall manifest himself. Father, we thank you for your presence here. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart hier. Give us ears to hear what you're saying. Gib uns Ohren, dass wir hören, was du sagst. Fill us afresh, Father. Sorry. Fill us afresh. Fill uns Father. Frisch. And Lord, we ask that you would do something new. Und Herr, wir bitten dich, dass du etwas Neues tust. Lord, refresh these ones, Lord, we ask. Erfrische sie, Herr. Shift us this weekend, Lord. Schifte uns dieses From Wochenende. Glory to glory. Bring uns von einer Herrlichkeit in die nächste Herrlichkeit. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Praise the Lord. Preist I love den Herrn. His presence. Ich liebe seine Gegenwart. Ah. Dankeschön. Bitte schön. Yeah. I'm learning my German. Ich lerne mein Deutsch. Halleluja. We are talking this weekend about overflowing from the glory. Wir reden dieses Wochenende darüber, in der Herrlichkeit zu überfließen. Overflowing from the glory into the harvest. Von der Herrlichkeit in die Ernte zu fließen. When I was a teenager, whenever an evangelist would come through the church. Als ich ein Teenager war, war es immer so, wenn ein Evangelist in unsere Gemeinde kam. I would remember feeling very convicted. Dann habe ich mich immer sehr überführt gefühlt. That I wasn't doing enough to evangelize. Dass ich nicht genug tue, um zu evangelisieren. I remember an evangelist coming through and asking, "How many people have you led to the Lord this year?" Ich erinnere mich daran, dass ein Evangelist zu uns gekommen ist und gefragt hat, wie viele hast du letztes Jahr zum Herrn geführt? Und ich habe mir so gedacht, oh, ich habe es bei einer versucht, aber das hat nicht so ganz geklappt. And then I'd feel convicted. Dann habe ich mich so überführt gefühlt. And then I'd feel condemned. Dann habe ich mich verdammt gefühlt. But you know, that is not what this weekend is about. Aber darum geht es an diesem Wochenende gar nicht. Christ has not called us to be working hard to try to do the works of Jesus. Christus hat uns nicht berufen, dass wir hart arbeiten, um die Werke Jesu zu tun. In our own strength. In unserer eigenen Kraft. But overflowing from the glory. Sondern dass wir überfließen aus der Herrlichkeit. The Bible says, "He who abides in me." Die Bibel sagt, der, wer in mir bleibt, will produce much fruit. Wird viel Frucht bringen. David said in Psalm 27, "One thing will I seek." In Psalm 27 sagt David, eine Sache werde ich suchen. To gaze on his beauty. Um seine Schönheit zu sehen. To dwell in his temple. In seinem Tempel zu wohnen. But you know, as you give yourself truly to this one thing. Und weißt du, während du dich dieser einen Sache voll hingibst, the natural overflow will be much fruit. Wird der natürliche Fluss einfach viel Frucht sein. The Bible says that people will come to the brightness of your rising. Die Bibel sagt, dass die Leute kommen werden zu der Helligkeit deines Aufgangs. Like moths to a flame. wie die Motten in eine Flamme. And it's true. Und das stimmt. I've seen it happen. Ich habe gesehen, wie das passiert ist. I was telling a story this afternoon. Ich habe heute Nachmittag eine Geschichte erzählt. On Glory Life TV. Auf Glory Life TV. Tom and I went to a car race. Tom und ich sind zu so einem Autorennen gegangen. I can't remember what sort of cars it was. It was the Indy cars. Es war so Indy cars waren das, Indy car Rennen. I didn't even know which sort of cars they were. Ich konnte mich nicht mehr trennen, was für Autos das waren. All I knew was they're very loud. Alles was ich noch weiß, es war, die waren sehr laut. Has anyone ever been to a car race? Wart ihr mal bei so einem Autorennen? Only me. You. Nur ich, okay. It's very loud. Also es ist sehr laut dort. You can't hear anything. Du kannst nichts hören. And so after I had eaten some of the food. Also nachdem ich da ein bisschen was gegessen hatte. He was there on a business thing. Also er war da wegen einer geschäftlichen Sache. I thought I'd slip out the back and go and sit in the park for a little while. Also dachte ich ja, ich gehe da einfach nach hinten raus und gehe ein bisschen dann durch den Park. Because to me it was just zoom zoom zoom cars going. Weil für mich war es einfach nur yo yo die Cars wie sie da, die Autos wie sie rumfahren. Some of the men got very excited about it, but I was just noisy. Also, die Männer waren da sehr begeistert, aber für mich war es einfach nur laut. So I went outside and I sat out the back in the park. Also bin ich da rausgegangen und ich saß da in diesem Park. And because it was loud, I just started singing to the Lord. Und weil es eh so laut war, habe ich einfach angefangen und zum Herrn gesungen. Worshiping the Lord. Ich habe ihm gepriesen. And this man came up to me. Und dann ist ein Mann auf mich zugekommen. He said, "You're glowing." Und er hat gesagt, du glühst ja richtig. What is it about you? Was ist da mit dir? And I got to share the gospel with him. Und dann konnte ich ihm das Evangelium predigen. And lead him to Jesus. Und ihn zu Jesus führen. And then he came to church that weekend. Und dann ist er am Wochenende in die Gemeinde gekommen. Came. Und seine Familie ist gekommen. And I didn't have to try. Und ich musste mich nicht bemühen. All I had to do was look up. Alles was ich tun musste, war nach oben zu schauen. And you know, the perfect love of God casts out all our fear. Und wisst ihr, die perfekte Liebe Gottes treibt alle Furcht aus. And this is what the glory is. Und das ist, was die Herrlichkeit ist. It's him. Es ist er. He is love. Er ist Liebe. Psalm 126. Psalm 126. Psalm 36. Es ist Psalm 36. In Vers 8. In Vers 8. Actually, we'll go back to verse 7. Also wir fangen an bei Vers 7. How precious is your loving kindness, O God? Wie kostbar ist deine liebende Freundlichkeit? Therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. Deswegen setzen die Kinder des Menschen ihr Vertrauen auf dich. They are abundantly satisfied with the fullness of your house, and you give them drink from the river of your pleasures. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses, und mit dem Strom deiner Wonnen wirst du sie tränken. They are abundantly satisfied. Also sie sind überreich zufrieden. With the fullness of your house. Mit der Fülle deines Hauses. And you give them drink from the river of your pleasures. Und du gibst ihnen von dem Strom deiner Wonnen. Wow. I remember being in worship one day. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal im Lobpreis war. Many years ago. Schon viele Jahre ist es her. And I felt the Lord say to me. Und ich habe gespürt, wie der Herr mir gesagt hat. Why don't you come into my room? Warum kommst du nicht in meinen Raum? And I thought, what does that mean, Lord? Und ich habe mich gefragt, was heißt das, Herr? And then I began to think about it. Und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. When I invite someone to my house, wenn ich jemanden in mein Haus einlade, I'm the host. Bin ich der Gastgeber. And I'm in charge of the visit. Und ich habe die Kontrolle über den Besuch. I can give them whatever coffee I want to give them. Ich kann ihnen geben, welchen Kaffee ich ihnen geben möchte. I can go to my cupboard and bring out whatever I want to give them. Ich kann in meinen Schrank gehen und ihnen einfach bringen, was ich ihnen bringen möchte. And they arrive when I've invited them. Und sie kommen zu dem Zeitpunkt, wo ich sie eingeladen habe. And I'm pretty much in charge of the visit because I'm the hostess. Und ich bin also ziemlich in Kontrolle darüber, über den Besuch, weil ich der Gastgeber bin. But God was saying, I want to host you. Aber Gott hat gesagt, ich möchte dich Gastgeber für dich sein. I want you to come into my room. Ich möchte, dass du in meinen Raum kommst. When he can go to his cupboards. Wenn wo er zu, an seinen Schrank gehen kann. And give out whatever he wants to give you. Und dir geben kann, was auch immer er dir geben möchte. He wants to give you drink from the river of his pleasure for you. Er möchte dir Getränke geben vom Fluss seiner Wonnen. Often we host God in our meetings. Oft ist es so, dass wir Gastgeber für Gott in unseren Treffen sind. And we worship God on our terms. Und wir beten Gott an, so wie es uns gefällt. And he comes. Und er kommt. And we worship him. Und wir beten ihn an. But what happens? Aber was passiert? When we let him be the host. Wenn wir ihn den Gastgeber lassen sein lassen. When he's in charge of the visit. Wenn er in Kontrolle ist. When we surrender. Wenn wir uns hingeben. When we surrender our control and say, Lord, you are God. Wenn wir unsere Kontrolle ihm hingeben und sagen, Herr, du bist Gott. It's in that place. Es ist an diesem Ort. That he wants to satisfy you with all the fullness of God. Wo er dich mit all der Fülle Gottes zufriedenstellen möchte. I remember I used to conduct the choir at church. Ich weiß noch, ich habe mal den Chor geführt in der Gemeinde. I was the music teacher. Ich war der Musiklehrer. And I would write all the harmonies. Und ich habe diese ganzen die Noten geschrieben. Four part harmony. Vierteilige Noten. And I would conduct the choir. Und ich habe den Chor geführt. But I had started praying Ephesians chapter 3, 14 to 21. Aber ich habe angefangen zu beten, Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 21. It's a dangerous prayer. Das ist ein gefährliches Gebet. If you actually believe that you're going to get what you're praying. Wenn du wirklich glaubst, dass du das bekommst, was du betest. It's a prayer to the Father that he would give you out of the riches of his glory supernatural strength. Es ist ein Gebet zum Vater, dass er aus den Reichtümern seiner Herrlichkeit dir übernatürliche Stärke gibt. So that you could be filled to overflowing with all his fullness. Dass du gefüllt werden kannst, um mit all seiner Fülle zu überfließen. So that you would truly come to know him dwelling in your heart through faith. Dass du wirklich ihn kennen kannst, wie er in deinem Herzen wohnt im Glauben. That you would know the height and the width and the depth and the breadth, the love of God that passes knowledge. Dass du die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Weite seiner Liebe kennen kannst, die allen Verstand übersteigt. What does it look like to be filled with all the fullness of God? Wie sieht es denn aus, mit der ganzen Fülle Gottes gefüllt zu sein? My body can't fit him. Mein Körper kann ihn nicht erfassen. So it's just a continuous river that flows through me. Also es ist ein kontinuierlicher Fluss, der einfach durch mich durchfließt. So I was conducting the choir. Also habe ich diesen Chor geführt. In this season where I'd started praying this beautiful prayer. In der Zeit habe ich angefangen, dieses wunderschöne Gebet zu beten. I was praying that prayer because I believed it must be the will of God for me. Ich habe dieses Gebet gebetet, weil ich geglaubt habe, dass das der Wille Gottes für mich ist. Because if it's in the Bible and it's written for all believers, then this is something I can actually have. Weil wenn es in der Bibel ist und es ist geschrieben für all die Gläubigen, dann ist das etwas, was ich wirklich haben kann. And I knew I needed it. Und ich wusste auch, dass ich es brauche. Because I was terribly insecure. Weil ich war sehr unsicher. I'd come from a background of abuse and rejection and incest as a child. Ich komme aus einem Hintergrund von Ablehnung und Missbrauch in meiner Kindheit. And I was very insecure. Und ich war sehr unsicher. So I thought, I need this love. Und ich dachte mir, also ich brauche diese Liebe. That causes me to become rooted and grounded in love. Das mich dazu bringt, dass ich gegründet bin in der Liebe. This perfect love that casts out all fear. Diese perfekte Liebe, die all die Furcht austreibt. That casts out the fear of man. Die auch die Furcht vor Menschen oder Menschengefallen austreibt. I had been so insecure. Ich war so unsicher. I got married when I was 20. Also ich habe geheiratet, als ich 20 war. To this good-looking man. Zu diesem gut aussehenden Mann. But pretty soon after I got married. Aber sehr bald nachdem ich verheiratet war. I started thinking, what happens if he dies? Habe ich mir angefangen zu denken, was passiert denn, wenn er stirbt? I'd gotten somebody to sign a piece of paper that they would love me until they died. Ich habe jemanden dazu gebracht, dass er einen Vertrag unterschrieben hat, dass er mich lieben wird, bis er stirbt. So what happens if he dies? Aber was passiert, wenn er stirbt? Who's gonna love me then? Wer liebt mich dann? It seems silly now. Es sieht jetzt, kommt es mir dumm vor. But it was eating away at me. Aber es hat mich wie aufgefressen. I didn't know it was just the tip of a big iceberg of all sorts of problems. Ich wusste nicht, dass es nur die Spitze von einem riesen Eisberg von allen möglichen Problemen war. But I started to pray this prayer. Aber ich habe angefangen, dieses Gebet zu beten. And God delivered me. Und Gott hat mich freigesetzt. And he set me free. Hat mich freigesetzt. And then one day as I'm conducting the choir, und eines Tages, als ich einfach diesen Chor geführt hatte, I felt the Lord say, "Why don't you kneel?" Habe ich gespürt, wie er gesagt hat, warum gehst du nicht auf die Knie? I thought, God, I can't kneel, I'm conducting the choir. Ich habe gesagt, Gott, ich kann hier nicht auf die Knie gehen, ich führe gerade den Chor. And he didn't say anything else. Und er hat da nichts gesagt. Oh, I knew that he wanted me to kneel. Und ich wusste, er will, dass ich auf die Knie gehe. And I knew that obedience brings blessing. Und ich wusste, dass Gehorsam auch Segen bringt. So I was like, oh. Also ich, And as soon as my knee hit the platform, und sobald mein Knie auf dem Boden aufgekommen war, I was ushered into the throne room of God. Bin ich in den Thronraum Gottes hineingezogen worden. I freaked out. Und da war ich dann komplett ausgenommen. I felt like I was going to lose all control and become like jelly on the floor. Ich dachte, dass ich die ganze Kontrolle verliere und wie so Marmelade über den Boden verteilt werde. So I panicked and pulled myself out of this encounter. Und dann habe ich Panik bekommen und habe mich aus dieser Begegnung rausgezogen. But you know what? Aber wisst ihr was? It left me so hungry for more. Es hat mich so hungrig gelassen für mehr. And God didn't look at me and say, "Well, I tried to bless her and she resisted, so I'm not going to bless her again." Und Gott hat nicht gesagt so, ja, okay, ich habe versucht, sie zu segnen, aber sie hat dem widerstanden, also werde ich sie nicht mehr segnen. I think he was smiling. Ich glaube, er hat gelächelt. Knowing that now she knows there's more. Und weil er gewusst hat, jetzt weiß sie, dass es da noch mehr gibt. And she'll be back. Und sie wird wieder da sein. Because he says, "Taste and see that the Lord is good." Weil es heißt, schmeckt und seht, der Herr ist gut. Because he wants to continuously fill you with all his fullness. Weil er will dich die ganze Zeit füllen mit all seiner Fülle. He wants you to drink from the river of his pleasure for you. Er möchte, dass du von den Strömen seiner Wonne trinkst. This was a wild concept to me. Das war ein verrücktes Konzept für mich. I thought that God was always just a little bit cranky with me. Ich dachte, Gott ist immer so ein bisschen sauer auf mich. You know, he loved me because he's God. Ja, er liebt mich, weil er ist ja Gott. And God loves everybody. Und Gott liebt ja jeden. But I figured he was always just a little frustrated with me. Aber ich dachte, mit mir ist er immer so ein bisschen frustriert. You know, that he sort of tolerated me. Er toleriert mich so gerade so noch. Because I didn't understand the love of God. Weil ich habe die Liebe Gottes nicht verstanden. But as I began to pray this prayer, aber als ich angefangen habe, dieses Gebet zu beten, he began to overwhelm me with his love. Hat er angefangen, mich mit seiner Liebe zu überwältigen. He began to show me the truth. Er hat angefangen, mir die Wahrheit zu zeigen. It says here in verse 9, und in Vers 9 heißt es dann, "For with you is the fountain of life. In your light we see light." Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. That is, as we lift up our eyes to heaven, also während wir unsere Augen zum Himmel heben and we believe that God is better than we feel like we deserve, und wir glauben, dass Gott besser ist, als wir fühlen, dass wir es verdient hätten, if we'll believe the good news, wenn wir die gute Nachricht glauben, that if I confess my sin, he is faithful and just to forgive me and cleanse me from all unrighteousness. Dass wenn ich meine Sünden bekenne, dass er treu und gerecht ist und mich reinigt von aller Ungerechtigkeit. That if I will just receive his grace by faith. Wenn ich einfach seine Gnade im Glauben empfange. He makes me righteous. Dann macht er mich gerecht. Holy. Heilig. clean, sauber oder rein. That I don't even have to live in the hangover of guilt. Dass ich nicht mal in diesem wie Kater von Schuld leben muss. That he doesn't even remember my sin. Dass er nicht mal an meine Schuld mehr denkt. That I'm not gonna have to pay for my sin. Dass ich nicht für meine Schuld bezahlen muss. But that he really looks at me and says, she's forgiven, she's pure. I don't even remember any sin. Sondern dass er auf mich schaut und sagt, sie, ihr ist vergeben, sie ist rein, ich kann mich nicht mal mehr an die Sünden erinnern. That is the beginning of seeing light. Das ist der Anfang davon, das Licht zu sehen. And when we see the light, wenn wir das Licht sehen, we learn what it looks like to drink from the river of his pleasure for us. Dann lernen wir, wie es ist, von dem Fluss seiner Wonne für uns zu trinken. We can't believe that he has a river of pleasure for us if we believe that he's only just tolerating us. Wir können nicht glauben, dass er so einen Fluss von Wonne für uns hat, wenn wir glauben, dass er uns einfach nur toleriert. Without faith, it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. And the faith he wants us to have is in his goodness. Und den Glauben, den er will, dass wir haben, der ist in seiner Güte. In Jesus, the Savior. In Jesus, dem Erretter. He saves us from ourselves. Der uns von uns selbst rettet. Saves us from sin. Der uns von der Sünde rettet. Saves us from shame. Der uns von der Scham rettet. Saves us from condemnation. Und von der Verdammnis rettet. Hurra! Hurra! How precious is your loving kindness, O God. Wie großartig ist deine Liebe und Freundlichkeit. Therefore we put our trust in you. Deswegen setzen wir unser Vertrauen in dich. We trust him because he's kind. Wir vertrauen ihm, weil er freundlich ist. If we don't believe he's kind, we're not going to trust him. Wenn wir nicht glauben, dass er freundlich ist, dann werden wir ihm nicht vertrauen. All the promises in the Bible. All die Verheißungen der Bibel. I'll never leave you or forsake you. Ich werde dich nie verlassen. I'll provide all of your needs according to my riches in glory. Ich werde dich versorgen nach meinen Reichtümern. We won't believe that if we don't first believe in his loving kindness. Wir werden das nicht glauben, wenn wir nicht zuerst an seine Liebe und seine Freundlichkeit glauben. Because it's his loving kindness that empowers us to believe. Weil es ist seine liebende Freundlichkeit, die uns die Kraft gibt zu glauben. We love because he first loved us. Weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. And as we receive that love, und wenn wir diese Liebe empfangen, that perfect love casts out all fear, dann treibt diese perfekte Liebe alle Furcht aus. And will give you power to love other people. Und sie wird dir die Kraft geben, andere zu lieben. This love is something that God so wants you to continually lay hold of. Diese Liebe ist etwas, was Gott will, dass du sie permanent ergreifst. The love of God is not a concept that you get and then move on from. Die Liebe Gottes ist nicht so ein Konzept, das du verstehst und dann einfach weitergehst. It's something that we receive and we continue to receive and we need power to be able to receive more of. Und das ist etwas, was wir empfangen und wieder empfangen und wo wir auch Kraft brauchen, dass wir noch mehr davon empfangen. It's beyond our emotional capacity to receive. Es ist jenseits unserer emotionalen Fähigkeit zu empfangen. It's beyond your physical capacity to receive. Und es ist auch jenseits deiner physischen Kapazität It's beyond zu empfangen. Your capacity. Es ist jenseits deiner Kapazität. But he says, pray for strength. Aber er sagt, bete für Stärke. And I will supernaturally give you the capacity. Und ich werde dir übernatürlich die Kapazität geben. To handle the full force. Um die volle Kraft dessen zu verarbeiten. River of my pleasure for you. Der Ströme meiner Wonne für dich. And then as a result of the overflow of this river. Und als Resultat dieses Überflusses. Ephesians 3:20 says. Sagt Epheser 3 Vers 20. Straight after this prayer about receiving the love of God. Direkt nach diesem Gebet davon, wie man die Liebe Gottes empfängt. The Bible says, "Now unto him who is able to do exceedingly abundantly above all you can ask, hope or imagine." Jetzt zu dem, der fähig ist zu tun über die Maßen hinaus, was wir erbitten oder erdenken können. To him be glory in the church in Christ Jesus to all generations. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus in alle Generationen. We receive from the Father of glory. Wir empfangen vom Vater der Herrlichkeit. And his glory is manifested. Und seine Herrlichkeit wird manifestiert. So that all generations will see him and know him. Dass alle Generationen ihn sehen werden und ihn kennen werden. That's so easy. Das ist so einfach. Receive his love. Empfang seine Liebe. And give it away. Und gib es. And so this is what evangelism is. Und das ist was Evangelisieren ist. It's you getting so overwhelmed by the river of his pleasure for you. Dass du so überwältigt bist bei den Flüssen seines Wohlgefallens für dich. That out of your belly flows rivers of living water. Dass aus deinem Innersten die Ströme lebendigen Wassers fließen. And you'll have conversations like Jesus had with the woman at the well. Und du wirst Unterhaltung haben, wie Jesus sie hatte mit der Frau am Brunnen. People will be asking you to tell them about what you have. Leute werden dich fragen, ihnen zu sagen, was du da hast. And you will love them enough to give it to them. Und du wirst sie lieben und du wirst es ihnen geben. Sometimes we think about evangelism as the people who are naturally outgoing. Manchmal denken wir, Evangelisation ist die Leute, die einfach von Natur aus so extrovertiert sind. We'll leave that evangelism stuff to the evangelists. Wir lassen die Evangelisation den Evangelisten. But the evangelists are given to equip the saints to do the work of evangelism. Aber die Evangelisten sind gegeben, um die Heiligen zu befähigen, die Werke des Evangelisten zu tun. In the natural, I prefer not to talk to strangers. So von meinem Natürlichen aus rede ich eigentlich nicht so gern mit Fremden. I'm just quite happy not to talk to people. Ich bin einfach ruhig, glücklich und möchte nicht so gern mit Leuten sprechen. I get on an aeroplane. Ich gehe ins Flugzeug. And I like to put my headphones on. Und setze meine Kopfhörer auf. And I'm very happy just in my happy little space. Und ich bin einfach glücklich in meinem glücklichen kleinen Plätzchen. But you know, God doesn't call us according to our personality. Aber wisst ihr, Gott beruft uns nicht nach unserer Persönlichkeit. He wants to use you whoever you are. Sondern er möchte dich benutzen, egal wer du bist. And it doesn't need to be a strain or a striving. Und es muss kein Kämpfen sein. I remember being on an aeroplane. Ich erinnere mich, dass ich mal im Flugzeug war. I had flown 26 hours. Ich war schon 26 Stunden geflogen. Maybe more. It was to Brazil from Australia. Vielleicht länger. Es war nach Brasilien von Australien aus. And I was on my last leg from São Paulo to Brasilia. Und ich war auf der letzten Station von São Paulo nach Brasilia. And there was a lady sitting beside me. Und da saß eine Dame neben mir. And she seemed quite bossy. Und sie hatte sowas Dominantes, ja. She was telling the air hostesses what to do. Sie hat den Stewardessen gesagt, was sie tun sollen. And she just sort of walked ahead on the airplane. Und sie ist einfach da rumgelaufen im Flugzeug. And I thought, I'm just gonna sit here. Und ich dachte mir einfach, okay, ich sitze einfach hier. What I didn't know, she was telling the air hostesses, hey, this woman's daughter is up the back of the plane. She could come and sit here if she wants. Und ich weiß nicht, was ich nicht wusste, ist, dass sie den Stewardessen gesagt hat, ja, die Tochter von der Frau ist hier, sie kann hier sitzen, wenn sie möchte. But I was there with my headphones on. Aber ich war da und hatte meine Kopfhörer auf. And she leaned over to me. Und sie hat sich dann zu mir rübergelehnt. And started speaking in English. Und hat angefangen, auf Englisch mit mir zu reden. And just said, you must be visiting Brazil. Welcome to Brazil. Und sie hat gesagt, ah, du besuchst bestimmt Brasilien. Willkommen in Brasilien. And she said, was that your daughter? She looks like you. Und dann hat sie mir eine gezeigt, ist das deine Tochter? Sie sieht so aus wie du. I just asked the air hostesses. She said that she could come and sit here if you want to. Und weil ich habe der Stewardessen gerade gesagt, sie kann hier sitzen, wenn du das möchtest. And she started saying, ah, I'm a congresswoman here in Brasilia. Und sie hat dann gesagt, ja, ich bin eine Kongressabgeordnete hier in Brasilien. I'm fighting for the rights of the unborn. Ich kämpfe für das Recht der Ungeborenen. And she just started telling me some of the things she's standing for. Und sie hat mir einfach erzählt, die Standpunkte, die sie so hat. And she said, what are you doing? Und dann hat sie mich gefragt, ja, was machst du denn hier? I said, I'm speaking at a conference. Und ich habe gesagt, ja, ich spreche an einer Konferenz. She said, I want to come. Oh ja, da will ich hin. And she said, "Will you come to Parliament?" Und dann hat sie mich gefragt, ja, willst du auch ins Parlament kommen? I will send a car for you in the morning. Ich werde ein Auto senden, dass es dich abholt heute Morgen. Could you pray for our Parliament? Kannst du für unser Parlament beten? I said, okay. Und ich habe gesagt, okay. And she came to my meeting. Und sie ist auch zu unserem Treffen gekommen. After I'd spent the day in Parliament. Nachdem ich einen Tag in dem Parlament war. Praying for all the Congress people. Und für die ganzen Kongressabgeordneten gebetet habe. She was Catholic. Also sie war Katholikin. Had never been to a meeting like I was just about to do. War noch nie in so einer Versammlung, wie ich sie abgehalten habe. And she came. Und sie kam. And she was live streaming to all her millions of followers. Und sie hat dann das auch live gestreamt zu all ihren Followern. And the Holy Spirit touched her powerfully. Und der Heilige Geist hat sie ganz stark berührt. And we've become close friends. Und wir wurden zu sehr engen Freunden. Halleluja. Halleluja. But you know, these sort of divine appointments happen when you learn to live aware of his presence. Oh, aber diese Begegnungen passieren, wenn du einfach lernst zu leben im Bewusstsein seiner Gegenwart. My life is a musical. I'm always just humming or singing to the Lord. Mein Leben ist wie so ein Musical. Ich tue einfach immer summen oder singen zum Herrn. Because I just want to stay aware of his presence. Weil ich einfach permanent bewusst mir sein will seiner Gegenwart. And as a result, we keep having these divine appointments. Und das Ergebnis ist, dass ich einfach diese göttlichen Begegnungen habe. To the point that people go, this is crazy. You keep having all these divine appointments. Dass sogar Leute sagen, das ist echt verrückt. Du hast immer diese göttlichen Begegnungen. And I know that as I follow him, he directs my path. Und ich weiß einfach, dass während ich ihm folge, da macht er mir den Weg. You know, in the Bible, when Jesus turned the water into wine. In der Bibel, als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hatte. It says this was the beginning of the manifestation of his glory. Heißt es, das war der Anfang der Manifestation seiner Herrlichkeit. Signs and wonders and miracles are manifestations of God's glory. Zeichen und Wunder sind eine Manifestation von seiner Herrlichkeit. They reveal his love. Sie offenbaren seine Liebe. And the Bible says we're not to preach the word with persuasive words of men's wisdom only. Die Bibel sagt, wir sollen nicht nur mit überzeugenden Worten und menschlicher Weisheit sein Wort predigen, but with demonstrations of the Spirit's power. Sondern auch mit der Demonstration der Kraft des Geistes. These demonstrations of power. Diese Demonstration der Kraft. They don't come because we are just gifted or because we're trying or because we've done really well as a Christian. Die kommen nicht nur, weil wir begabt sind oder weil wir es arg versuchen oder weil wir gute Christen sind. They come because we believe that he is good. Sie kommen, weil wir glauben, dass er gut ist. And that we are connected to the river of his glory. Und dass wir verbunden sind mit dem Fluss seiner Herrlichkeit. And that he will manifest his glory. Und dass er seine Herrlichkeit manifestieren wird. As we glorify him. Während wir ihn verherrlichen. As we drink of his pleasure for us. Und von seinem Wohlgefallen für uns trinken. We see the manifestation of his glory. Dann sehen wir die Manifestation seiner Herrlichkeit. I've walked into buildings. Ich bin in Gebäude gelaufen. And people have felt the wind of God touch them and heal them just as I walked past. Und Leute haben gefühlt, wie der Wind Gottes sie berührt hat und geheilt hat, obwohl ich einfach nur an ihnen vorbeigelaufen bin. Come and testify. As you walked past, I was sitting there. I felt this wind hit me and I was instantly healed. Sie haben ein Zeugnis gegeben, dass ich gesagt, während du da vorbeigelaufen bist, habe ich einfach diesen Wind Gottes gespürt und ich war geheilt. Is that because I'm very special? Liegt das daran, dass ich ganz besonders bin? I am the apple of God's eye. Also ich bin der Augapfel Gottes, ja. But so are you. Aber du auch. It's not because I'm special. Es ist nicht, weil ich was Besonderes bin. It's simply what happens when there's overflow. Sondern es ist einfach das, was passiert, wenn dieser Überfluss da ist. And overflow happens as we give ourselves to believing what seems irrational to our heads. Und dieser Überfluss passiert, wenn wir uns hingeben, das zu glauben, was in unserem Verstand unvernünftig vorkommt. As we give ourselves to receiving the love of God that passes rational knowledge. wenn wir uns dem Frieden Gottes hingeben, der die Vernunft übersteigt. I remember one night going forward for an altar call for shame. Ich weiß noch, dass ich mal vorgegangen bin zu so einem Altarruf wegen Scham. And I love the way Pastor George ministers. Und ich liebe die Art und Weise, wie Pastor Georg dient. He hears what the Holy Spirit's doing and says, and then makes an invitation. Er hört, was der Heilige Geist tut und macht dann diese Einladung. Listen, you should respond. Und wisst ihr, da solltet ihr darauf antworten. Because God wants to touch you. Weil Gott möchte euch berühren. I responded to an invitation like that to shame. For shame, people had suffered shame. Ich habe mal auf so eine Einladung dann geantwortet, wo es darum ging, für Leute, die unter Scham leiden. This is one week after God delivered and set me free. Das war eine Woche, nachdem Gott mich freigesetzt hatte. I came out and I was thinking, oh, my in-laws are watching. Ich bin dann rausgekommen und habe gedacht, oh, meine Schwiegereltern, die schauen alle zu. What are they going to think? I'm out on the altar all the time. Was werden die von mir denken? Ich bin sonst immer beim Altar vorne. But I came anyway because I was so hungry. Aber ich bin trotzdem gegangen, weil ich einfach so hungrig war. And as I was on the altar. Und während ich da beim Altar war. A few people came and prayed for me. Haben einige für mich gebetet. And I felt the Holy Spirit say, just stay here. Und ich habe gehört, wie der Heilige Geist gesagt hat, bleib einfach hier. Obedience brings blessing. Sorry? Obedience brings blessing. Gehorsam bringt Segen. So I just stayed there and I began to see a vision. Also bin ich da einfach geblieben und dann habe ich eine Vision gesehen. And I saw myself as with my head on the father's lap and he was stroking my hair like this. Und ich habe mich selbst gesehen, wie ich so auf dem Schoß des Vaters lag und er hat mein Haar so gestreichelt. And I'd never had a parent do that for me. Und ich hatte nie einen Elternteil, der das so für mich gemacht hat. And then I kept watching and I saw a vision of this little girl with this really ugly face. Und ich habe einfach weiter zugeschaut und habe ich eine Vision gesehen von einem Mädchen, das so ein richtig hässliches Gesicht hatte. And I thought I wasn't very pretty, that I had red hair and I wasn't very pretty. Und ich dachte damals, ja, ich bin nicht sehr schön, ich habe rote Haare, ich habe mich nicht sehr schön gefühlt. But I saw this face peel off and float away like a mask. Und ich habe gesehen, wie dieses Gesicht so abgezogen wurde wie eine Maske. And then I saw another vision. Und dann habe ich eine andere Vision gesehen. And it was this woman dressed in these beautiful robes. Und das war diese Frau, die in so einem wunderschönen Gewand gekleidet war. And she was walking in the heavens. Und sie ist im Himmel entlang gelaufen. And the Lord said, "That's you." Und der Herr hat gesagt, das bist du. And I fell on the floor. Und dann bin ich auf den Boden gefallen. And God was trying to show me. Und Gott hat versucht mir zu zeigen. This is who you are. Das ist wer du bist. You're not ugly. Du bist nicht hässlich. You're not rejected. Du bist nicht abgelehnt. You are the object of my affection. Du bist das Objekt meiner Zuneigung. I've taken your shame and I've clothed you with dignity. Ich habe deine Scham weggenommen und ich habe dich mit Würde gekleidet. And you might think, well, that's nice, and you got the revelation of the love of God. Vielleicht denkst du, oh ja, das ist nett und hast die Offenbarung der Liebe Gottes bekommen. I wish I could have an experience like that. Aber sagst du, oh, aber ich wünschte, ich hätte so eine Erfahrung. But it was only the beginning. Aber das war nur der Anfang. He keeps going on. Er hat einfach weitergemacht. I come to pray. Ich bin gegangen, um zu beten. And I think, okay, God, come on, you can tell me whatever you want to tell me. Come on, cut me deep. Und ich habe gesagt, ja, okay, Herr, du kannst mir sagen, was du willst. Gib's mir richtig. Come on, God, I'm open. I really want you to deal with me. Come on, talk to me. Ich bin bereit. Ich will wirklich, dass du. Whatever you want to say. Dass du mir sagst, was du sagen willst. And he'll say, I love you. Und er hat gesagt, ich liebe dich. I'll be like, yeah, yeah, I know. Everybody knows. Everybody knows you love everybody. Ich weiß, ja, ja, ich weiß. Du liebst ihn, ja, ja. Seriously, talk to me. Ja, jetzt ernsthaft, rede mit mir. I'm willing to give up anything you want me to give up. I'm willing. Lord, help me. Ich werde alles aufgeben, was du willst, dass ich aufgeben. Herr, sag's mir. And he'll say, I love you. Und er hat gesagt, ich liebe dich. Because he knows that I need to know that more than I understand. Und weil er weiß, dass ich das mehr wissen muss, als ich es verstehen kann. I'll go walk and talk with him. Ich bin gegangen und habe mit ihm gesprochen. I remember when I got my first book contract. Ich weiß noch, als ich meinen ersten Buchvertrag bekommen hatte. I got a really good book contract with a big publishing house. Ich habe einen richtig guten Buchvertrag mit einem großen Verlag bekommen. And then halfway through the process a bookseller called me. Und auf der Hälfte von diesem ganzen Prozess hat mich der Buchverkäufer angerufen. And he was asking me to tell him all the things that I'm doing. Und er hat mich so gefragt, dass ich ihm einfach sag all die Dinge, die ich so mache. Australians don't really like to boast about all the things that they're doing. Und Australier mögen das jetzt nicht so anzugeben mit dem, was sie alles tun. So I just said a few things that I was doing. Also habe ich nur so ein paar Dinge gesagt, die ich so mache. Then I got an email. Dann habe ich eine E-Mail bekommen. Saying we've decided to cancel your contract. Und da stand dann drin, wir haben uns entschieden, deinen Vertrag abzusagen. I was like, oh no, and I wrote back to them. Und ich habe gesagt, oh nein, und dann habe ich ihn zurückgeschrieben. I said, I've just announced on television in 3 different continents that my book's coming out in April. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade im Fernsehen auf 3 unterschiedlichen Kontinenten verkündet, dass mein Buch im April rauskommt. And then the next day I got another email. Und am nächsten Tag habe ich eine andere Mail bekommen. From the managing director of the company. Von dem Manager von dieser Firma dort. And he said, oh, we're so sorry, we didn't know that you'd been talking about this on television and we can you tell us everything you're doing? Und dann hat er geschrieben, ja, wir wussten gar nicht, dass du davon im Fernsehen berichtet hast. Kannst du uns noch mal sagen, was du alles machst? And so we had a phone call and I told him everything. Also hatten wir dann ein Telefonat und dann habe ich ihm alles erzählt. Oh, I'm on TV here and I'm doing this and I'm preaching here. Ich bin da im Fernsehen und ich mache das und dort predige ich. And there's, oh, I'm so sorry, Mrs. Ranhala. We're going to, oh, definitely, that was a big mistake. We definitely want to publish your book. Und dann hat er gesagt, oh, es tut mir so leid, Frau Ranhala, wir wollen ganz sicher Ihr Buch veröffentlichen. After the phone call, I suddenly felt really bad. Nach dem Telefonat habe ich mich auf einmal ziemlich schlecht gefühlt. I thought, oh no, I'm going on the slippery slope of pride. Und ich dachte mir, oh nein, jetzt bin ich auf diese Schiene des Stolzes and gekommen. Self-promotion. Und Selbstbewerbung. And pride comes before a fall. Und der Hochmut kommt vor dem Fall. Oh God, I don't want to go on the slippery slope of self-promotion. Und Herr, ich will nicht auf diese schiefe Bahn von Selbstverherrlichung kommen. Oh, forgive me, God. Oh, vergib mir, Herr. I'm so sorry. Es tut mir so leid. I don't want to be promoting myself. Ich möchte mich nicht selber and groß machen. And I spent about 20 minutes. Und das ging so etwa 20 Minuten. Oh God, I'm so sorry. Please forgive me for being so proud. Oh Herr, vergib mir bitte, dass ich so stolz war. I'm so sorry. Have mercy on me, God. I don't want to go down this slippery slope. Es tut mir so leid. Hab Gnade mit mir. And then finally I stopped talking. Und dann habe ich aufgehört zu reden. And God spoke. Und dann hat Gott geredet. And he said. Und er hat gesagt. You're kind. Du bist nett. I thought, What's that got to do with the slippery slope of self-promotion? Was hat das zu tun mit dieser schiefen Bahn der Selbstverherrlichung? But that's what he's like. Aber das so ist es. We repent of our sin. Wir tun Buße. He's already forgotten it. Der hat's schon vergessen. And then he wants you to remember how he sees you. Und dann möchte er, dass du dich daran erinnerst, wie er dich sieht. He says, as I am, so are you in this world. Er sagt, so wie ich bin, so bist du in dieser Welt. You are kind. Du bist freundlich. You are patient. Du bist geduldig. You are full of my love. Du bist voll mit meiner You're Liebe. A bright shining light in the universe. Du bist ein helles scheinendes Licht im Universum. Oh, angels, come and look how beautiful he is. Engel, kommt und schaut, wie wunderschön er ist. He's like this all the time. Und der ist immer so. He never stops. Der hört gar nicht auf. You think, that's enough, that's enough. Du denkst dir vielleicht, oh, jetzt ist aber mal genug, jetzt You're ist mal sonst now. Zu viel. Oh. It's so intense. Das ist intensiv. It's embarrassing. Das ist manchmal sogar peinlich. That's why he says you need strength to be able to handle it. Deswegen sagt er, dass du Stärke brauchst, um damit umgehen zu können. Yeah. He makes his face shine on you. Er lässt sein Angesicht scheinen über dir. He's gracious to you. Er ist gnädig mit dir. He lifts up his countenance upon you. He lifts up his face upon you. Er hebt sein Angesicht über dir. And he gives you peace. Und er gibt dir Frieden. He is good. Er ist gut. He loves you. Er liebt dich. And if we will actually believe it. Und wenn wir es wirklich glauben. And we will surrender to this river of his pleasure for us. Und wir uns diesem Strom seines Wohlgefallens für uns hingeben. All the issues of fear of man. All diese Probleme mit Menschengefallen. All the sense of I'm not qualified, I'm not good enough. All diese Gedanken von ich bin nicht qualifiziert, ich bin nicht gut genug. All the fear of sharing my faith. All die Furcht davor, unseren Glauben zu teilen. Becomes irrelevant. Wird auf einmal irrelevant. Because you're all I want. Weil du bist alles, was ich will. You're all I've ever needed. Du bist alles, was ich jemals brauche. You're all I want. Du bist alles, was ich will. And he wants to continuously help you. Und er will dir die ganze Zeit helfen. To know that he is with you. Dass du weißt, dass er mit dir ist. That he loves you more than you can handle. Dass er dich mehr liebt, als du überhaupt vertragen kannst. That even if your heart condemns you, he's greater than your heart. Dass selbst wenn dein Herz dich verdammt, dann ist er größer als dein Herz. Wenn wir das Evangelium mit anderen teilen, we just let people taste the river. Dann lassen wir Leute einfach von diesem Fluss schmecken. Because he knows that if you shine the light of his goodness, weil er weiß, wenn du das Licht seiner Güte scheinen lässt, people will see who he is. Dann werden die Leute sehen, wer er ist. They'll see that he is good. Und dann werden sie sehen, dass er gut ist. Like the story of the prodigal son. Wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. He was doing all the things he shouldn't do. Er hat all die Dinge getan, die er nicht hätte tun sollen. And he knew better. Und er wusste es auch besser. But he did it anyway. Aber er hat es trotzdem so gemacht. Finally, when he ran out of money, als er dann kein Geld mehr hatte, he remembered, well, my father's good. Hat er sich so dran erinnert, mein Vater ist ja gut. Even if you share the goodness of God with somebody and they don't seem to respond. Selbst wenn du die Güte Gottes mit jemandem teilst und es sieht nicht so aus, als würden sie darauf reagieren. When they're ready. Wenn sie bereit sind. They'll remember that the Father is good. Dann werden sie sich dran erinnern, dass der Vater gut ist. That he's not hating them, judging them, angry with them. Dass er sie nicht hasst, dass er nicht wütend mit ihnen ist. But that he is good. Sondern dass er gut ist. They will feel safe to come home. Und dann fühlen sie sich sicher, nach Hause zu kommen. When he remembered his father was good. Als er sich daran erinnert hat, dass sein Vater gut ist. He started to come home full of shame. Ist er nach Hause gekommen voller Scham. And the father saw him from a long way off. Und der Vater hat ihn schon von weitem gesehen. And he ran towards him. Und er ist auf ihn zugerannt. And he wrapped his arms around Und er hat seine Arme um ihn geworfen. And he was continually kissing him. Und er hat ihn die ganze Zeit geküsst. And he hadn't even repented. Und da hatte der Sohn noch nicht mal Buße getan. The father was just and the boy hadn't said anything. Der Sohn hatte noch gar nichts gesagt. Most people imagine that God would be a little bit annoyed with them. Viele Leute denken, dass Gott ein bisschen genervt von ihnen ist. That God is full of wrath. Dass Gott voller Zorn ist. That we would imagine if we were writing the story. Wenn wir die Geschichte schreiben würden, wenn wir uns das so vorstellen. That when the father saw the boy coming home. Dass als der Vater gesehen hat, wie der Junge nach Hause kommt. He would run to him and say, "How dare you show your face around here?" Dass er zu ihm gerannt wäre und gesagt hat, was wagst du eigentlich, dein Gesicht hier noch zu zeigen? Or say, "Hey, what do you have to say for yourself?" Oder was, wie kannst du dich hier verteidigen? And wait to see how he was going to repent and apologize. Und zu warten, um zu sehen, bis er Buße tut und sich entschuldigt. That seems like a more just story. Das sieht nach einer gerechteren Geschichte aus. Like, all right, tell me why you're here. Okay, erzähl mir, was du hier machst. And I'll see if it's good enough for me to consider forgiving you. Und ich schaue mal, ob es gut genug ist, dass ich in Betracht ziehen kann, dir zu vergeben. But we forget that God is a father. Aber wir vergessen, dass Gott ein Vater ist. Better than any father we've ever known. Und ein besserer Vater als jeder Vater, den wir je gekannt haben. And his love is not based on our performance. Und seine Liebe basiert nicht auf unserer Leistung. It's based on the fact that you are made in his image. Es basiert auf dem Fakt, dass du in seinem Bild geschaffen bist. That you are his child. Dass du sein Kind bist. When I would come home from shopping, if I left my little children when they were younger. Als ich vom Shoppen zurückkam, wenn ich meine kleinen Kinder zurückgelassen hatte, als sie noch jünger waren. Left them with their grandmother. Hab sie bei ihren Großeltern gelassen. I'd come home and my little boy would be there with his arms up. Kam ich nach Hause und mein kleiner Junge war da mit seinen Händen hochgestreckt. And he'd be saying, up, cuddles, up. Und er hat gesagt, nach oben kuscheln. I didn't stop and say, well, let's talk about how well you behaved for your grandmother first. Dann habe ich ihn nicht gestoppt und gesagt, lass uns erst mal reden, wie du dich bei deiner Großmutter verhalten hast. No, with his little blue eyes and his pants and cuddles. Nein, mit seinen blauen Augen und mit seinen Händen, wie er dann gesagt hat, lass uns kuscheln. I'm like, oh, come here. Dann habe ich gesagt, ja, komm doch her. And anything we needed to talk about could be done on my lap. Und alles, worüber wir reden mussten, konnte auf meinem Schoß gemacht werden. And this is what God is like. Und so ist Gott. When we come to the Lord. Wenn wir zum Herrn kommen. He is smothering us with kisses. Dann überstreut er uns mit Küssen. Embarrassing us with the extravagance of his love for us. Macht es uns sogar, dass es peinlich ist, mit der ganzen Liebe, die er uns über uns ausstreut. And his goodness and kindness leads us to repentance. Und seine Güte und Freundlichkeit führt uns zur Buße. We read that because of his precious loving kindness, therefore men put their trust under the shadow of his wings. Das heißt, wegen seiner Liebe und Freundlichkeit setzen die Menschen ihren Vertrauen in ihn. Your job is to receive the love of God continuously. Dein Auftrag ist es, die Liebe Gottes die ganze Zeit zu empfangen. Until it overwhelms you past the point of embarrassment. Bis es dich überwältigt, jenseits des Punktes von, wo es dir peinlich ist. Past the point of your control. Jenseits von dem Punkt, wo du es unter Kontrolle hast. Past the point of your comfort zone. Jenseits von dem Punkt, wo es komfortabel für dich ist. When you surrender to his lordship. Wenn du dich da seine Herrschaft unterordnest. And let him be the host. Und ihn den Gastgeber sein lässt. And abundantly satisfy you with the river of his pleasure for you. Und dich überfließend zufriedenstellen lässt mit den Flüssen seines Wohlgefallens für dich. Filling you continuously with all his fullness. Und dass er dich permanent mit all seiner Fülle füllt. You then go and give that love away. Dann gibst du diese Liebe einfach weiter. And the river keeps flowing. Und der Fluss fließt weiter. And flows some more. Und dann fließt er noch mehr. So my prayer for us this weekend. Also mein Gebet für uns an diesem Wochenende. Is that you would tap into a deeper revelation of the river of his pleasure. Dass du in eine tiefere Offenbarung des Flusses seines Wohlgefallens für dich. A greater revelation of the loving kindness of the Father. Eine größere Offenbarung der liebenden Freundlichkeit des Vaters. That the Father of glory would give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Dass der Vater der Herrlichkeit dir die Weisheit und die Offenbarung von ihm gibt. That you may know the hope of your calling. Dass du die the hope. The hope of his calling. Dass du die Hoffnung seines Auftrages kennst. And the riches of his glorious inheritance in you. Und die Reichtümer seines Erbes in dir. And that you may know the greatness of the power toward you who believe. Und dass du die Größe seiner Kraft zu dir, der du glaubst, kennst. It's so easy. Es ist so einfach. Just give up. Einfach aufgeben. And let him be God. Und ihn Gott sein lassen. Give him your attention. Gib ihm deine Aufmerksamkeit. Say, here's my cup, fill it up. Sag, hier ist mein Gefäß, füll es auf. And let him overflow you. Und lass ihn dich überfließen. And watch the glory manifest through you. Und schau zu, wie die Herrlichkeit sich in dir manifestiert. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you, Papa. Danke, Vater. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. I just want feel the Lord tonight wants to make some space to touch you. Ich glaube, der Herr möchte einfach Raum machen, um dich zu berühren. If I could have some musicians come. Können welche vom Lobpreisteam nach vorne kommen? I want to open the altar. Ich möchte den Altar jetzt aufmachen. Tomorrow we're going to have the opportunity to shine the light of God. Morgen haben wir die Gelegenheit, das Licht Gottes scheinen zu lassen. And I want tonight for the Holy Spirit to touch you and overwhelm you. Und ich möchte, dass heute Abend der Heilige Geist dich berührt und dich überwältigt. I believe tonight people are going to be delivered and set free. Ich glaube, heute Abend werden Leute freigesetzt. I believe people are going to receive a fresh revelation of his love for them. Und ich glaube, Leute werden eine frische Offenbarung seiner Liebe für sie entdecken. The Holy Spirit wants to touch you. Der Heilige Geist möchte dich berühren. You might say, well, I've got that, I've had that. Vielleicht sagst du, ah ja, das kenne ich schon. But God wants you to overflow. Aber Gott möchte, dass du überfließt. He has more for you. Da ist noch mehr für dich. There is more. Da ist mehr. Tomorrow night we are also having a miracle meeting. Morgen Abend werden wir auch ein Wundertreffen haben. I want to share with you some of the amazing miracles that we're seeing God do. Ich möchte mit euch einige Wunder der wunderbaren Wunder teilen, die wir sehen. Creative miracles. Kreative Wunder. The blind seeing, the deaf hearing, the lame walking. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören. Tumors disappearing. Tumore verschwinden. Body parts being given that weren't there. Körperteile tauchen da auf, wo die nicht da waren. This is all the work of the Lord. Das ist alles die Arbeit des Herrn. We're going to pray for the sick. Wir werden für die Kranken beten. And so I encourage you, even as we share tomorrow, that you invite people to come for a miracle meeting. Also ich ermutige euch, dass ihr für morgen welche einladet, die einfach Wunder brauchen. But tonight I really felt the Lord has something special for you. Aber heute Abend spüre ich einfach, dass der Herr was Besonderes für euch hat. I want to release an impartation. Ich möchte eine Zuteilung freisetzen. For a fresh revelation of the love of God. Für eine frische Offenbarung der Liebe Gottes. For a fresh infilling of the Spirit of God. Für eine frische Füllung des Geistes Gottes. You know, we read in the book of Acts. Wir lesen in der Apostelgeschichte. That they were all filled with the Spirit, clothed with power from on high. Dass sie alle gefüllt wurden vom Geist mit der Power, mit der Kraft von they oben gefüllt. Spoke with new tongues. Sie haben in neuen Zungen geredet. And then as they were doing the work. Und während sie die Arbeit getan haben und während der Verfolgung kam, sind sie im Gebet zusammengekommen and they were all filled again. Und dann wurden sie wieder gefüllt. You see, God wants to fill you and fill you and fill you and fill you because he is a river. Ja, weil, wisst ihr, Gott möchte euch füllen und füllen und füllen, weil er der Fluss ist. The fullness of God means you are continually filled. Die Fülle Gottes heißt, dass du permanent gefüllt bist. And so God wants to fill you afresh. Also Gott möchte dich ganz neu füllen. He who refreshes others himself will be refreshed. Der andere erfrischt, wird auch selbst erfrischt werden. So we're going to just make some room for this. Also werden wir da jetzt einen Raum für schaffen. You can come or you can stand where you are. Du kannst nach vorne kommen oder du kannst da bleiben, wo du bist. But I'm just going to pray for God to release an impartation. Aber ich werde beten, dass Gott eine Zuteilung freisetzt. Halleluja. Halleluja. Let's sing to him. Halleluja. Lass uns zu ihm singen. Halleluja. And I want you to focus on him. Und ich möchte, dass ihr euch auf ihn fokussiert. The Bible says, seek and you will find. Die Bibel sagt, sucht und ihr werdet finden. Who believes that? Wer glaubt das? Oh, hooray. Okay. Well, whatever you ask, you will receive. Also, was auch immer ihr bittet, ihr werdet es empfangen. Because he says, seek and you will find. Weil es heißt, sucht und ihr werdet finden. Whatever you ask according to his will, you can have. Was auch immer ihr bittet nach seinem Willen, das könnt ihr haben. Who believes it's the will of God to fill them afresh tonight? Also, wer glaubt, dass es der Wille Gottes ist, euch frisch zu füllen heute? Woohoo! Super. That's exciting. Das ist super. Because what's going to happen? Weil das wird passieren. He's going to fill you. Er wird euch füllen. He's going to touch you. Er wird euch berühren. Maybe you have a vision. Vielleicht habt ihr eine Vision. Maybe you'll sense his kindness. Oder ihr spürt seine Freundlichkeit. Maybe you'll feel his arms around you. Vielleicht spürt ihr auch seine Arme um euch herum. Maybe he's going to give you strength to be able to handle more. Vielleicht gibt er euch auch die Stärke, noch mehr zu handhaben zu können. There is more. Da ist mehr. There is so much more. Da ist so viel mehr. And you need more. Und du brauchst mehr. I need more. Ich brauche mehr. I need more. Ich brauche mehr. And you need more. Und du brauchst mehr. One of the prayers I've been encouraged, the Lord's been encouraging me to pray recently. Eines der Gebete, das der Herr mich ermutigt hat, zu beten in der letzten Zeit, is I receive your grace. Ist, ich empfange deine Gnade. We're very good sometimes at asking. Manchmal fällt es uns leicht zu bitten, but not always very good at receiving. Aber nicht immer so leicht zu empfangen. And I was asking, doing all my asking. Und ich habe gebeten, gebeten und gebeten. And the Lord said, why don't you pray, I receive your grace. Und der Herr hat mir gesagt, warum betest du nicht einfach, ich empfange deine Gnade? For all these things you're asking, just say, I receive your grace. Für all die Dinge, nach denen du bittest, sag einfach, ich empfange deine Gnade. That's activating your faith. Weil damit aktivierst du deinen Glauben. I receive your grace. Ich empfange deine Gnade. That'll make you happy. Das wird dich glücklich machen. There's something about this river. Da gibt es etwas über diesen Fluss. The river of his pleasure. Den Fluss seines Wohlgefallens. The Bible says it makes you glad. Die Bibel sagt, dass es dich fröhlich macht. It makes glad the city of God. Es macht die Stadt Gottes glücklich. If you actually start letting him love you, wenn du wirklich anfängst, ihn dich lieben zu lassen, it'll make you glad. Dann wird das dich fröhlich machen. It'll make your face to shine. Es wird dein Gesicht scheinen lassen. He'll fill you with all his joy. Er wird dich mit all seiner Freude füllen. The joy of the Lord is your strength. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. So let's just worship him. Also lass uns ihn anbeten. And begin to receive right now. Und fang an jetzt zu empfangen. Would you lift your hands to heaven? Hebt eure Hände zum Himmel. And lift your eyes to him. Und hebt eure Augen zu ihm. And I want you to really seek him and look at him. Und ich möchte, dass ihr ihn sucht und ihn anschaut. Think about who you're talking to right now. Denkt oder stellt euch vor, wie ihr zu ihm sprecht jetzt. Now, Father. Jetzt, Vater. I ask that you would fill them. Ich bitte dich, dass du mich füllst. Fill them afresh. Füll sie frisch. With all the fullness of God. Mit der ganzen Fülle Gottes. Father, I ask that your perfect love would come right now. Vater, ich bitte dich, dass deine perfekte Liebe jetzt kommt. That you would fill them to overflowing with all your fullness. Dass du sie füllst zum Überfluss mit deiner Fülle. That you would release freedom from lies. Dass du Freiheit von den Lügen freisetzt. Freedom from strongholds. Freiheit von einfach Gebäuden. Freedom to believe. Freiheit zu glauben. In your loving kindness. In deiner liebenden Freundlichkeit. Oh Holy Spirit. O Heiliger Geist. Lord, we thank you for your loving kindness. Herr, wir danken dir für deine liebende Freundlichkeit. I come against the lies and the oppression. Ich komme gegen die Lügen und die Unterdrückung. That would try to keep people in shame and fear and condemnation. Die versucht haben, Leute in Scham und Furcht und Verdammnis zu halten. And in your name, Jesus. Und in deinem Namen, Jesus. I say oppression, go. Sage ich Unterdrückung, geh. And I thank you now. Und ich danke dir jetzt for freedom, für Freiheit in the name of Jesus, im Namen Jesus, in the name of Jesus, im Namen Jesus. And Lord, I ask for a fresh outpouring. Und Herr, ich bitte dich um eine frische Ausgießung of your Spirit, Holy Spirit, von deinem Geist, Heiliger Geist, of your Spirit, that they may experience your great love, von deinem Geist, dass sie deine große Liebe erfahren mögen. A fresh revelation of your face. Eine frische Offenbarung deines Angesichts. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Touch them now. Berühr sie jetzt. Touch them now. Berühr sie jetzt. Fill them now. Füll sie jetzt. Touch them now. Füll sie jetzt. He's saying yes to you. Er sagt ja zu dir. Yes. Ja. Yes. Ja. Yes. Ja. Yes. Ja. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. We look at you. Wir schauen auf dich. We look to you. Wir schauen zu dir. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. I receive your grace. Ich empfange deine Gnade. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.